Die Menschen in Salzhemmendorf holen am Tag nach dem Anschlag, wie an jedem Samstag auch, Brötchen, gehen einkaufen oder mähen den Rasen ihrer Vorgärten. An Normalität ist trotzdem nicht zu denken. Zwei Salzhemmendorfer haben gestanden, in den Anschlag auf das Flüchtlingsheim verwickelt zu sein. Die mutmaßlichen Täter stammen aus ihrer Nachbarschaft. Das sitzt erstmal tief. Das bleibt lange haften. Und ich glaube, das wirft auch erstmal ein schlechtes Licht auf die Gemeinde allgemein, ne? Weil sowas kann man nicht so schnell abtun und das wird auch nicht so schnell vergessen werden. Ne? Ja, ich finde das einfach furchtbar, dass sowas hier in diesem Ort möglich ist und überhaupt möglich ist. Und ich hoffe nur, dass die Richter entsprechende Urteile fällen. Wir haben hier eine grundsätzliche, eine sehr hohe Bereitschaft, sagen wir es mal so, zu helfen. Das, was passiert ist, passt eigentlich nicht zu uns. Und deshalb bin ich eigentlich guter Hoffnung sozusagen, dass wir noch ein bisschen mehr Elan mitnehmen und noch ein bisschen mehr für die Leute tun können, die hierher kommen, um sie dann dementsprechend hier vernünftig aufzunehmen. Die Polizei hatte gleich nach dem Anschlag eine 30-köpfige Ermittlungsgruppe eingesetzt. Nur wenige Stunden später klickten bei den insgesamt 3 Verdächtigen die Handschellen. Der Chef der Polizeiinspektion in Hameln, Ralf Leopold, spricht von einem großen Erfolg. Wir haben sehr früh, sehr schnell gearbeitet. Wir sind aktiv auf Bürger zugegangen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Wir haben auch eine gute Zusammenarbeit, das kann ich an dieser Stelle wirklich auch sagen, mit der Gemeinde und auch mit dem Landkreis gehabt. Das hat uns auch Erkenntnisse gebracht. Und dann haben wir die richtigen Schlussfolgerungen gezogen und das führte eben zu diesen Tatverdacht und auch zu den Festnahmen. Vor dem Flüchtlingsheim flattert weiterhin rot-weißes Absperrband der Polizei. Die Beamten fahren rund um die Unterkunft verstärkt Streife. Vor dem Brandanschlag war Fremdenfeindlichkeit in Salzhemmendorf nie ein Thema. In der 10.000 Einwohnergemeinde im malerischen Id-Höhenzug herrschte eine gelebte Willkommenskultur. Daran wird sich nichts ändern, so Bürgermeister Clemens Pommerening. Er setzt nun auf einen Jetzt-Erst-Recht-Effekt und hofft, dass sich nun noch mehr Menschen für Flüchtlinge engagieren. Trotzdem ein Makel bleibt. Ich denke immer an die schlimme Deutschlandkarte mit den Fähnchen, wo Brandstiftungen oder Anschläge auf Flüchtlinge verübt wurden. Dort dieses Fähnchen steckt jetzt auch in Salzhemmendorf. Dieser Stachel wird hier stecken bleiben. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Wir werden diesen Weg weiter vorangehen und versuchen, noch weiter auszubauen. Dieses große Interesse gestern zeigt uns, dass wir da richtig sind und lässt mich auch hoffen, dass dort noch viele Bürgerinnen und Bürger sich aktiv einbringen. Bei dem Anschlag waren eine Frau aus Simbabwe und ihre Kinder nur durch viel Glück unverletzt geblieben. Bürgermeister Pommerening wünscht sich, dass die Familie auch in Zukunft in Salzhemmendorf bleiben wird. Das wäre ein starkes Zeichen.